Not, nimmermehr sinken die IQ-Quoten. Was kann das sein, woran kann das liegen? Ist es die Schule, die wir alle so lieben? Nein, nein, das kann nicht sein. Und schon fang ich mir wieder meine Fetzen ein. Du lernst nicht für die Schule, sondern für dein Leben. Ein guter Gedanke, doch leider ging's daneben. Keiner hat diesen Spruch mehr in Erinnerung gerufen. Jeder einzelne Schüler fühlt sich nun berufen, einen guten Test zu schreiben, sonst wird er vielleicht sitzen bleiben. Jeder hat das Problem, eine Klasse zu wiederholen. Nur scheiße, ich auch, ich fühle mich nicht wohl. Jeden Tag sitz ich da und ich zitter. Jeden Tag gibt es immer ein großes Gewitter. Ich will endlich die Matura, dass ich aufhören kann. Da weiß ich eh nicht weiter, was für eine Chance. Check it out, yo, check it out, out. Wir sind gebildete Kinder, wir sind so eingebildet. Wir schreiben mit runden Fingern das auf, was man erfindet. Wir sind gebildete Kinder, wir sind so eingebildet. Wir schreiben mit runden Fingern das auf, was man erfindet. Du lernst nicht für die Schule, sondern für dein Leben, so sollte man denken. Eben, doch im Leben geht's nicht dauernd nur um Tests. Es geht um dich und nicht um irgendeinen Scheißfleck. Du kannst im Leben auch mehr erreichen, du kannst es zu was bringen, du kannst auch drüber singen, doch so etwas muss dir erst gelingen. Du kannst dich auch nicht selber dazu zwingen. Ich will hier nichts irgendwie runtermachen, doch es gehört gesagt, ich will euch nur munter machen. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Vielleicht sind ein paar Lehrer auch auf unserer Seite. Ich meine, du wirst bei Hausarbeit ja auch nicht benotet. Keiner schaut darauf, wie gut ein Auftragskiller wen tötet. Die Schule schön und gut, irgendwas muss man ja leisten. Ich mag ja meine Klassenkameraden. Meistens, nein, Spaß, um das geht es nicht. Es geht ja um was anderes. Es geht ja um Schule und Leben, was Schande ist. Check it out, yo, check it out, out. Wir sind gebildete Kinder, wir sind so eingebildet. Wir schreiben mit runden Fingern das auf, was man erfindet. Wir sind gebildete Kinder, wir sind so eingebildet. Wir schreiben mit runden Fingern das auf, was man erfindet. Du kannst die Schule nicht mit deinem Leben vergleichen. Du kannst viel mehr in deinem Leben erreichen. Ein Test sagt nicht alles über dich aus. Ich meine, du lernst und lernst, doch es reicht nicht aus. Mach dir nichts draus, schau, dass du's nicht verbaust. Du machst es so selber nur deinen Garn aus. Ich bin für Bildung, ich bin fürs Leben. Ich bin für beides, ich hab nichts dagegen. Check it out, yo, check it out, out. Wir sind gebildete Kinder, wir sind so eingebildet. Wir schreiben mit runden Fingern das auf, was man erfindet. Wir sind gebildete Kinder, wir sind so eingebildet. Wir schreiben mit runden Fingern.